da denkt man sofort an die erste Minute des WM-Finales von München 1974. Noch kein Deutschlandball. Das ist jetzt stört zum ersten Mal der Berliner Erich Behr, schießt dabei sogar Jansen an und er kämpft sich so einen Einwurf. Den hat er zu Rüssmann gespielt. Rüssmann, der lange Schalker Vorstopper, legt sich den Ball auf den linken Fuß, spielt dann links hinaus zur Hölzenbahn. Der Frankfurter noch einmal kurz quer. Die beiden Blondschöpfe im Team, Rüssmann und Rummenigge, einen Moment unschlüssig, wer nehmen soll. Dann ist der Ball bei Bonhoff gelandet, der ihn sofort verliert. Aber Kals steht richtig und kann den Abpraller aus der holländischen Mannschaft aufnehmen. Sieg der Duisburger. Vorsichtiges Abtasten. Kaum Raumgewinn. Alles noch in der deutschen Hälfte. Gibt ein Querpass auf. Rüssmann, der spielt steil durch auf Behr. Der dreht sich um die eigene Achse, will rechts zum ersten Mal Mittelstürmer Dieter Möller anspielen, aber das ist von den Niederländern durchschaut worden. Die kommen jetzt drüben auf der linken Seite mit Rentenbrink in Strafraum Nähe. Dann kommt die Flanke nach innen und die erste Schusschance in diesem Augenblick für Rentenbrink geht am Tor vorbei. Ja, auf den holländischen Dreimannsturm René van der Kerkhoff, Repp und Rentenbrink werden unsere Abwehrspieler völlig aufpassen. Abschlag jetzt zunächst vom Tor durch Sepp Meier. Der spielt auf Bonhoff. Bonhoff ein bisschen Mühe, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dann aber schöner Pass auf Behr und der will sofort steil weiterspielen. Die Niederländer sind in diesem Augenblick dazwischen mit ihrem Vorstopper Brand, der ja ein so erfolgreiches WM-Debüt gegen Österreich gab. Dann Rüssmann. Rüssmann steil auf Müller. Müller rechts hinaus. Jetzt erste Ballberührung für Abramczyk, den Schalker. Der geht an zwei Holländern vorbei. Sehr schön gemacht. Müller im 16-Meter-Raum. Nein, der fällt in den 16-Meter-Raum. Gefault wurde er aber einen halben Meter außerhalb der Strafraumgrenze. Gar keine Frage. Es gibt Freistoß für Deutschland. So sagt es Ramon Barreto, der ja ein ganz heißer Anwärter auf das WM-Endspiel bei diesen 11. Fußball-Weltmeisterschaften ist. Wäre dann der erste Südamerikaner. Aber vorher muss er dieses Spiel gut über die Bühne bringen. Jetzt also der Freistoß. 30 cm, 40 cm außerhalb der 16-Meter-Marke. So fast am Schnittpunkt dieses Halbkreises. Und natürlich hat sich Rainer Bohn auf den Ball zurechtgelegt. Der Mönchengladbacher, der ja schon so herrliche Freistoßtore erzielte. Jetzt läuft er an, schießt und gehalten. Nachschuss. Tor! Raten Sie mal, wer dieses Tor macht. Deutschland führt mit 1:0 in der dritten Spielminute. Zunächst hält Schreiber den Freistoß von Bonhoff, dann setzt ein Spieler nach. Ich habe ihn im Moment nicht genau erkennen können. Ich glaube allerdings, mit einem Kopfball das 1:0 erzielt. Ein Kopfball von Abramczyk. Wann hat es das einmal als Tormeldung gegeben? Sicherlich dem Schalker zu gönnen, der eben, ich deutete dies in einem Vorbericht an, so ganz unbekümmert sagte, nein, welchen Bus steige ich denn ein? Ihn schien das ganze Spiel nicht zu belasten und vielleicht fehlt dem deutschen Team ein Typ von dieser Sorte ein bisschen zu sehen. Ich beschrieb Ihnen eben das todernste Gesicht von Berti Vogt. Überhaupt war die Mannschaft sehr ernst, aber durchaus auch optimistisch. Und vielleicht kann sie es jetzt sein, denn Abramczyk ist wieder in Ballbesitz drüben auf der rechten Seite. Dort aber verliert er zunächst einmal einen Zweikampf gegen den niederländischen Linksverteidiger Wildschut von Twente Enschede, der das Leder ins Seitenhaus geschaut hat. Der Ball ist zurückgespielt worden in die Arme von Sepp Meier, der Münchner mit einem Abschlag weit über die Mittellinie, aber auch weit ins Aus, sodass die Niederländer einwerfen dürfen, während hier ein paar Pfiffe aufkommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie von den holländischen Schlachtenbummlern unter den 47.000 im Stadion von Cordoba stammen. Auf der anderen Seite aber hören Sie sicherlich auch über unser Außenmikrofon die Deutschland-Schlachtrufe von etwa 4.000 Besuchern dieses Spiels, die aus Deutschland zur Fußballweltmeisterschaft herübergekommen sind. die Holländer jetzt wieder in Ball. Mit René van der Kerkhoff, der spielt zurück zu seinem Bruder Willi. Dann wird auch Libero und Kapitän Ruth Kohl angespielt. Auf der rechten Seite will es dann Rensenbrink einmal versuchen. Aber die deutsche Abwehr ist dazwischen, muss aufpassen. Da wird der Ball nicht konsequent genug hingespielt vom Hamburger Kalf, der Glück hat, dass das Leder zuletzt Rensenbrink an den Fuß bringt und dann ins Tor ausgeht zum Abschlag vom Tor von Sepp Maier. Meyers Tor bisher noch nicht in Gefahr geraten. Es steht nach nunmehr 6 Minuten 1:0 für Deutschland durch das Tor, durch das Kopfballtor von Rüdiger Abramczyk. Ich konnte es erst gar nicht glauben, denn wann sieht man den Abi, den sogenannten Flankengott aus dem Kohlenbott, mal selber köpfen? Inzwischen Pfiffe gegen die Holländer, die einen Ball planlos in Seiten ausgefordert haben. Einwurf für Rainer Bonau. Inmitten der eigenen Hälfte. Er sucht einen freien Mitspieler. Er kann ja weit einwerfen, tut dies jetzt auch. Wirft bis auf Abramczyk. Dem hat das Tor natürlich unheimlich Auftritt gegeben. Er ist nach links hinaus rochiert und beklagt sich jetzt beim Schiedsrichter, dass er davon Wildschut, seinem ständigen Schatten und Begleiter, ein bisschen unkorrekt abgedrängt wurde. Aber Barreto lässt weiterlaufen. Abramczyk, immer wieder Abramczyk. Der kann nur mit Fouls gestoppt werden. Diesmal durch Willi van der Kerkhoff, der ihn festgehalten hat, und dann hat der Schalker sich auch noch fallen lassen, um zu dokumentieren, dass dies nur wirklich einen Freistoß bringen muss. Und jetzt die erste gelbe Karte für Willi van der Kerkhoff nach dem dritten Foul an Abramczyk. Also meine Damen und Herren, ich kann Ihnen jetzt nach 7 Minuten sagen, dass wir alle ein bisschen Bammel hatten, ob es richtig war, Abramczyk zu bringen, aber das richtige Händchen von Helmut Schön scheint sich im Moment mehr als zu bewahrheiten. Van der Kerkhoff mit der gelben Karte, Freistoß aufgespielt zu Bonhoff, der hat sich dann allerdings ein bisschen regelwidrig durchgesetzt und so gibt es jetzt Freistoß aus der niederländischen Hälfte, knapp außerhalb des 16 Meter Raumes von Schreiber selbst ausgeführt und sofort nach vorne geschlagen. Kohl, der Libero, der das Hemd schon aus der Hose rutschen lässt, hat nach vorne gespielt, aber die Deutschen sind dazwischen mit dem Berliner Fleißarbeiter Bär, dann Kalt, der den Ball ein bisschen weit abspringen lässt, der hat am Anfang dieses Spiels einige Unsicherheiten verraten, jetzt aber Rüssmann, treibt den Ball, wird nicht angegriffen, treibt richtigerweise weiter über die Mittellinie, will dann rechts draußen wieder seinen Clubkameraden Abramczyk schicken, aber die Holländer sind dazwischen, Gegenzug, auch Rummenigge stört, steht so gut, dass Bonhoff nachsetzen kann, und noch einmal Rummenigge, die deutsche Mannschaft verdient sich zumindest kämpferisch in diesen Minuten eine sehr gute Note. Hoffentlich hält sie dies durch. Jetzt sind die Holländer wieder dran, kommen über Portfleet vom Meister PSV Eindhoven, Europapokalsieger im UEFA Cup Wettbewerb. Er hat weiter gespielt auf Hahn, dann Jansen und auf der rechten Seite in diesem Augenblick Rensenbrink, der gegen Bertie Vogt spielt. Der deutsche Kapitän hat den bisherigen Torschützenkönig dieser Weltmeisterschaft zusammen mit dem Peruaner Cubillas gefault und jetzt gibt es eine gefährliche Freistoßsituation vor dem deutschen Tor. Zur Entfernung etwa 18 Meter. Am Ball steht Hahn, der Anderlecht-Mann, auch eher von einem Europacup-Sieger im Wettbewerb der Pokalsieger. Die deutsche Mannschaft fünfköpfig an der Zahl in der Abwehrmauer, die übrigen schirmen den Strafraum ab. Jetzt schießt Rensenbrink mit dem linken Fuß, aber am linken Torposten knapp vorbei. Das war gefährlich, da hat nicht viel gefehlt, vielleicht 30, 40 Zentimeter. Er ist heute ein Freistoß. Ich erinnere Sie an die dritte Minute, Freistoß von Bonhoff, den Schreiber es nicht festhalten kann und Abramczyk köpft dann zum 1:0 für Deutschland ein. Jetzt soll er wieder angespielt werden, gewinnt wieder ein Kopfballduell. Donnerwetter, vorne versucht sich jetzt Dieter Müller einzusetzen gegen den baumlangen Brand, 1,88 Meter groß, aber der spielt zurück in die Arme von Dietz Schreiber. Ajax-Schlussmann wieder nach vorne. Vorne heißt in diesem Fall Willi van der Kerkhoff. Der leitet weiter auf Reb, eigentlich Mittelstürmer, obwohl er bei Bastia auf Korsika Mittelstürmer und rechts außen im Wechsel spielt. Jetzt auf der linken Seite des Spiels René van der Kerkhoff, der versucht vorbeizukommen, legt sich dabei aber den Ball zu weit vor. Kalt kann klären, auf Hölz Sachsen beim Spielen und drüben auf der rechten Seite spielt dann der Duisburger Dietz wieder in den Lauf von Kalt. Jetzt hat er die richtige Seite. Der deutsche Libero vom Hamburger SV treibt den Ball 50, 60 Meter. Noch weiter rechts draußen steht Abramczyk. Der müsste jetzt dann fixiert einmal, spielt dann kurz auf Kalt. Doppelpassversuch misslungen. Die Oranjehemden können klären. Aber ich habe in diesen Minuten das Gefühl, dass das deutsche Eingriffsspiel frischer ist und auch frecher, nicht nur wegen des Tors, das sicherlich nicht nur dem Schützen Rüdiger Abramczyk sehr viel Selbstvertrauen gibt. Drüben auf der linken Seite jetzt ein Angriff der Niederländer mit Rensbrecht. Der zieht aber zunächst quer und damit können die Deutschen sich neu aufbauen, neu formieren. Die Holländer im Sturm nicht ganz so durchschlagskräftig in diesen ersten 10 Minuten. Repp schießt seinen deutschen Spieler an, nämlich Rüstmann. Und so kann ich nach genau 11 Minuten beim Spielstand von 1:0 für Deutschland zum ersten Mal aus Córdoba hinübergeben zu Ihnen, Armin Haufe, in Buenos Aires. 12 Minuten sind hier gespielt vor 65.000 Zuschauern im River Plate Stadion von Buenos Aires und 0:0 steht es zwischen Italien und Österreich in einem Spiel, das die Österreicher beileibe nicht so nervös begonnen haben, wie man vielleicht hätte annehmen können. Aber jetzt Obacht, eben am rechten Flügel will Italien nach vorne gehen mit Paolo Rossi von Vicenza, jener junge Außenstürmer, der so viel Furore hier in den Spielen River Plate verbleiben konnte. Er hat aber nur einen Einwurf herausgeholt. Der wird jetzt bereits ausgeführt, hineingespielt, anschließend in den 16-Meter-Raum. Aber Friedel Konzilia, der Schlussmann von Wacker Innsbruck und von der österreichischen Nationalmannschaft, hat aufgepasst, hat sich da abgefangen, weit hinübergeschlagen in die gegnerische Hälfte. Aber dort steht nur einer, das ist Gaetano Scirea, der Libero, der Italiener, hat den Ball übernommen. Sehr vorsichtig begannen die Azzurri, die in Blau und Weiß spielen. Es gab Pfiffe von Seiten der vielen Fans der Italiener. Da war man nicht mit einverstanden, man verlangte konsequentes, schnelles Spiel über die Flügel, zumal ja hier auf der Anzeigetafel bereits das Resultat aus Córdoba aufleuchtet. Holanda 0, Repubblica Federal Alemania 1, damit weiß man, dass der Mitkonkurrent Bundesrepublik führt. Die Österreicher kommen hinüber in die gegnerische Hälfte, werden abgefangen. Sie hatten die erste Möglichkeit dieses Spieles nach einer sehr schönen Flanke vom rechten Flügel. Kreuz versuchte im Falle den Ball zu erwischen, aber traf ihn nicht voll und dann spielt jetzt Italiener Steiner rein und schießt das 1:0. Tor durch Paolo Rossi. Viel zu stark auf die Hintermannschaft Österreich. Diesen Ball durfte Rossi niemals bekommen. Man wollte ihn wohl zurückspitzeln zu Schlussmann Siegel von Sibia. Aber dazwischen sprintet der junge Mann, der links außen, in Mittelstürmerposition und schlägt den Ball, der dann fast im Kullertempo über die Linie rollt, zum 1:0 ins Tor. Und damit führt auch hier der Favorit Italien gegen Österreich mit 1:0. Österreich, das übrigens vor 18 Jahren zum letzten Mal, nämlich in Genua, gegen Italien mit 2:1 gewinnen konnte. Viel Jubel unter den 65.000. Man sieht überall hier im Stadion die rot-weiß-grünen Landesfahnen Italiens zusammengebunden, teilweise mit denen Argentiniens. Und der Himmel hier über dem River Plate Stadion verheißt zur Minute nichts Gutes. Es ist dunkel geworden, Regenwolken ziehen herein. Warten wir mal ab, ob das Ganze wieder so feucht wird hier in der Hauptstadt Argentiniens wie vor einigen Tagen. Hier sind jetzt genau gespielt 15 Minuten. Italien führt 1:0. Man muss sagen, erwartungsgemäß war man von den Grundvoraussetzungen dieser Partie einmal ausgegangen mit 1:0. Die Österreicher haben sich bislang nicht schlecht verkauft. Es aufpasst, vielleicht ist die Chance sogar zum 2:0, als der Ball direkt an den 16-Meter-Raum auf Sardelli gespielt wird, aber der lässt ihn zu weit vom Fuß springen. Zurück läuft der Ball in die Arme von Consiglia. Von dort aus geht es hinüber in die Hälfte Italiens, sehr langsam über Kranke. Kranke spielt in die halbrechte Position und da ist auch das Torergebnis aus der 13. Minute verzeichnet auf der Anzeigetafel. Rossi hat es erzielt, die Nummer 21. Wir wechseln wieder und rufen Córdoba. In Córdoba ist jetzt die erste Viertelstunde vorbei. Seit der dritten Spielminute führt Deutschland mit 1:0 durch Abramczyk Kopfball. Jetzt aber auf der rechten Seite der Holländer Hahn. Er jagt dann den Ball in den 16-Meter-Raum hinein, den Rüstmann nur ins Torhaus schießen kann, zum ersten Eckball für die Niederlande. Drüben dort, wo in diesem Augenblick jetzt Jansen diesen Eckball treten wird, liegt der Platz noch in der Sonne, während er sonst bereits im Schatten sich befindet. Da schaut der Schütze auch noch einmal durch die vorgeschobene Hand nach innen. Da kommt der Ball nach innen. Meier heraus mit einer Parade, die riskant war, die aber geglückt ist. Denn genau etwa 10 Meter vor dem Tor schoss plötzlich Rett heran und wollte zu einem Kopfstoß ansetzen. Meiers Faust war schneller. Aber die Holländer verstärken jetzt den Druck auf das deutsche Tor. Auf der rechten Seite versuchen sie es jetzt mit dem immer offensiver werdenden Mittelfeld. In diesem Augenblick wieder mit Hahn, der von Beer gefault wird. Und es gibt Freistoß für die Niederländer. So genau in der Verlängerung der Strafraumlinie auf der rechten Seite. Hahn tritt den Ball selbst. An den Elfmeterpunkt heran. Kopfball und Meier! Kopfball von Repp und Meier dreht den Ball um den Posten. Der Sepp Meier ist in einer wahren Superform. Und die statistischen Angaben, dass er bei dieser Weltmeisterschaft noch nicht hinter sich greifen musste, bestätigen sich eigentlich von Spiel zu Spiel durch prächtige Parade. Jetzt muss aufpassen, Eckball kommt nicht vor das Tor. Kopfballabwehr von Kals zunächst einmal, aber die Niederländer bleiben im Ballbesitz. Sie haben mit Repp eine neue Möglichkeit. Dann Willi van de Kerkhoff. Schwacher Pass nach innen und Meier hat gar keine Mühe aufzunehmen. Er wirft ab in den Lauf seines Clubkameraden aus München. Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt die Mittellinie schon hinter sich gelassen. Abramczyk läuft in Position, kann kaum gehalten werden, strebt jetzt schon auf das Tor zu. An der rechten Seite kommt die Flanke, aber sie kommt genau auf die Brust von Ruud Krol, dem umsichtigen Libero der Niederländer. Der Ajax-Mann treibt den Ball auch jetzt weiter nach vorne. Dann will er es ebenfalls mal mit einem Steilpass versuchen. Aber dieser Ball ist zu steil für Reb. Meier kann aufnehmen. Sepp Meier, der in einem mittelblauen Pullover spielt, in schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen. Die deutsche Mannschaft im klassischen weißen Jersey, schwarzer Hose und weißen Stutzen. Jetzt wieder mit Bonhoff zu Hölzbach. Der Frankfurter steht links draußen, spielt kurz auf Bär. Der Berliner schon 10 Meter hinter der Mittellinie, noch einmal Hölzenbein, ein bisschen Raum gewinnt. Links draußen jetzt Rainer Bund. Er hat den Ball, geht dann an zwei Niederländern vorbei, Hahn kann ihn nicht stoppen. Ein riskanter Pass in den Lauf von Rummenigge, aber die Niederländer haben aufgepasst und haben geklärt. Dennoch muss ich sagen, jetzt wird im deutschen Spiel wenigstens etwas riskiert, aber hoffentlich hinten nicht, denn jetzt kommen die Niederländer wieder. Ganz sicher, Rolf Rutzmann lässt den Ball aber zu weit abspringen und das ermöglicht jetzt Repp eine neue Möglichkeit. Aber die Flanke, die er in den 16-Meter-Raum schlägt, kann von Rensenbrink nicht erreicht werden. Das Leder streicht ins Tor aus zum Abschlag vom Tor von Sepp Meier. Jetzt sind 18 Minuten vorbei. 1:0 für Deutschland seit der dritten Minute. Sepp Meier hebt ein bisschen anklagend die Hände. Stellt euch frei, wohin soll ich schlagen? Er tritt weit mit der eben erwähnten Windunterstützung bis an den gegnerischen Strafraum heran. Dann geht das Leder ins Seitenhaus. Müller setzt zwar nach, kommt aber nicht rechtzeitig heran. Burtzlied kann also einwerfen und den Ball wieder ins niederländische Spiel bringen. Drüben auf der linken Seite jetzt Ari Hahn, der hat dann echt Mann. Hat die Mittellinie hinter sich gelassen. Geht jetzt nach vorne. Rüstmann kommt aus dem Abwehrzentrum heraus, will stören. Dann ist es Reb, der jetzt zur Flanke versucht. Wieder das lange Bein, korrekt allerdings zum Ball gehend von Rüstmann dazwischen. Dritter Eckball für die Niederlande. Wieder von der linken Seite zu schlagen, diesmal kurz gespielt, kurz an den Strafraumrand heran. Möglichkeit für den Mann mit der Nummer 7, das ist der offensive Außenverteidiger Wildschut. Er schießt noch einmal einen Deutschen an, nämlich Berti Vogt, Eckball, der vierte. Vier Ecken für Holland, kein Eckball für Deutschland, aber 1:0 steht es im Spiel nach dem Tor von Abramczyk. Jetzt kommt der Ball kurz vor das Tor auf den Kopf von Berti Vogt und der bringt das Leder sofort wieder auf den blendend aufgelegten Schalker. Der spielt in den Lauf von Rainer Bonhoff. Auch Bonhoff jetzt plötzlich offensiv, weil er in der Mittelfeldarbeit nun doch durch die Fleißarbeiter Hölzenbein und Beer merklich entlastet wird. Jetzt muss er sich freilich wieder rückwärts orientieren, denn die Holländer haben den Ball abgefangen und ihn auf Willi van de Kerkhoff gespielt. Der leitet weiter auf seinen Bruder René. René auf der rechten Seite. Jetzt mit einem Außenrisspass in die Mittelstürmerposition, aber Rensenbrink, der dort stand, wird sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt. Rummenigge führt den Gegenzug. Spielt auf Abramczyk. Dann ist Hölzenbein mit dem Ball am Fuß über die Mittellinie nach vorne. Rechts draußen noch einmal Rummenigge. Rummenigge zu Hölzenbein. Hölzenbein jetzt 20 Meter vor dem Tor. Was wird er tun? Er versucht vorbeizukommen. Schlägt einen Haken. Jetzt könnte er einmal schießen. Rummenigge kann schießen. Legt sich das Leder zu weit vor und dann wirft er sich hinter dem Ball her. Ich weiß nicht, was das sollte. Er konnte sicherlich damit keinen Elfmeter haben wollen. Vielleicht war es einfach noch einmal ein Reflex, um den entglittenen Ball so noch einmal unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Gegenzug sehr niederländerlos. Rensenbrück, immer wieder Rensenbrück, Anspielstation, rechts und links, jetzt in halblinker Position. Weiter links hinaus zu Wildschut gespielt. Wildschut, der Twente-Mann, versucht jetzt nach innen zu gehen. Nimmt mal, schießt aber weit, weit, weit am Tor vorbei. Das kann man da schon fast nicht sagen, denn der Ball geht gar nicht ins Tor aus, sondern ins Seitenhaus. Der Wind ist sehr stark und er schwächt im Moment sicherlich auch die Bälle, die auf das Tor von Sepp Maier gehen, ein bisschen ab. Die Deutschen mit der Windunterstützung, ich sagte eingangs schon, das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, denn Steilpässe kann man dann eigentlich viel schwieriger schlagen als eventuell gegen den Wind. Doch lassen wir das theoretisieren. Einwurf für die Niederländer durch Willy van de Kerkhoff. Er hat den Ball auf Bochtfried, den Außenverteidiger, geschlagen. Der auf Reb. Reb jetzt so in halblinker Position. Links draußen steht René van de Kerkhoff. Der hat den Ball bekommen. Will an Dietz vorbei. Der drängt ihn ein bisschen ab. Dann kommt das Leder auf Hahn. Hahn sofort wieder auf René van de Kerkhoff. Aber Hölzenbein kann klären. Auf Abramczyk spielen. Abramczyk im Zweikampf mit Wildschut. Der Deutsche bleibt sogar Sieger. Es ist toll, wie der sich gleich wieder in die Mannschaft gefunden hat. Dann wird Kaltz gefault. Der Schiedsrichter lässt offensichtlich Vorteil gelten. Die Deutschen bleiben ja im Ballbesitz. Richtige Entscheidung, Senor Barreto. Über die Mittellinie hinaus mit dem Ball am Fuß ist Hölzenbein gegangen. Bonhoff jetzt plötzlich, der offensivste Mittelfeldspieler. Er sorgt für Druck. Jetzt Hölzenbein zu Müller. Dieter Müller bisher noch wenig in Aktion gekommen, spielt aber fleißig mit. Hölzenbein auf der linken Seite, jetzt muss er flanken, da kommt die Flanke. Aber untergegangen war der Abseitspfiff von Schiedsrichter Barreto. Die gelbe Flagge des Linienrichters war hochgegangen und ich glaube, dass diese Entscheidung richtig war. Sie sitzen etwa genau auf der Mittellinie, können es also nicht ganz genau sagen. Jedenfalls hat Schreivers in einem gelben Meter mit schwarzen Ärmeln spielen, den Ball sofort wieder nach vorne befördert, auf Rensenbrück, der Anderlecht-Mann, in die halblinke Position. Dort geht jetzt sogar Rechtsverteidiger Portslade mit, aber er legt sich den Ball zu weit vor und Sepp Maier kann aufbrechen. Nun sind immerhin schon 23 Minuten vorbei. 1:0 für Deutschland durch Abramczyks Tor in der dritten Spielminute. Dieter Müller nimmt einen Ball auf, den er dann zurückspielt und zunächst verliert. Aber Rummenigge setzt nach. Auch Rummenigge verdient sich in dieser Anfangsphase dieses so eminent wichtigen Spiels ein dickes Lob für seinen großen kämpferischen Einsatz. Dietz hat jetzt den Einwurf, den er von Beer bekam, dem Berliner wieder zugespielt. Dann Kurzpass auf Berti Vogt. Erster Ausflug des Kapitäns über die Mittellinie. Jetzt hat Vogt sogar eine Möglichkeit. Müller und über die Querlatte. Da war jetzt wieder die Flagge des Linienrichters hoch. Aber hier bin ich nicht sicher, ob Müller im Moment der Kopfballverlängerung tatsächlich in Abseitsposition war. Was hilft es? Erstens ging der Ball übers Tor und zum Zweiten war der Abseitspfiff von Barreto da. Freistoß also für die Holländer und deren Kapitän Kroos. Der hat den Ball über die Mittellinie nach vorne gelegt zu Jansen. Jansen, der sich eine Kopfverletzung zugezogen hatte, ist längst wieder voll da. Das ist doch schon ein paar Tage her. Und gegen seinen Einsatz hatte Herrn Pappel absolut keine Bedenken. Er hat weitergespielt auf Reb. Reb, der Bastiermann auf der rechten Seite, überlässt jetzt Rensenbrück. Die Holländer versuchen zu rochieren. Jetzt schießt Rensenbrink, aber er schießt wieder Rummenigge an. Immer wieder Rummenigge, der hinten aushilft und der dies ganz hervorragend macht. Jetzt ein Rückpass von Beer, der richtig in diesem Moment, weil das Luft bringt zu Sepp Maier, auch wenn es hier jetzt sicherlich einzelne Pfiffe der Holländer gibt, dann Hölzenbein. Hölzenbein mit einem Ball die linke Seitenauslinie lang auf Dieter Müller. Dieter Müller, der es gegen den langen Brand sicherlich nicht einfach hat. Der Ball wird vom Holländer ins Seitenhaus geschlagen. Einwurf für Hölzenbein zu Bonhoff. Bonhoff nach vorne zu Beer. Er will direkt spielen. Das ist diesmal misslungen. Es sollte wohl Rummenigge angespielt werden. Vorne stand auch Dieter Müller in Position. Aber diesmal klappte es nicht. Gegenzug der Niederländer über die rechte Seite. Reetz und Hahn. Hahn so etwa 30 Meter in der deutschen Hälfte an den Strafraumrand heran. Dann ist zunächst Rüstmann dazwischen nicht weit genug. Oh, und von der Kniescheibe springt der Ball, von der Kniescheibe Kals, der das allerdings genauso wollte und gar nicht anders konnte, springt der Ball zurück zu Torhüter Sepp Maier. Sepp Maier wieder zu seinem Libero. Der ist inzwischen rechts hinausgegangen, treibt den Ball jetzt 10 Meter nach vorne. Dann ein kurzer Pass auf Abramczyk. Nein, das war die. Abramczyk bietet sich nämlich jetzt auf der rechten Seite an, wird sofort steil geschickt, diesmal allerdings nicht präzis genug. Wildschut kann zurückspielen in die Arme seines Torhüters Schreibers. Schreibers sofort wieder nach vorne. Das holländische Spiel im Moment sicherlich zahlenmäßig stärker und jetzt die große Möglichkeit nach Steilpass auf Renne von der Kerkhoff. Aber der kommt zu weit ab, dennoch gefährliche Flanke, an die zunächst niemand im Oranje-Team herankommt. Aber auf der rechten Seite setzt jetzt Vorflied nach, flankt erneut, Kopfballabwehr von Konow und dann der Fernschussversuch von der anderen Seite von Jansen weit, weit über das Tor. Es bleibt also hier nach 26 Minuten weiterhin bei der Deutschen 1:0. Abschlag vom Tor von Sepp Maier. Der Münchner wird jetzt abschlagen und in diesem Moment will ich mal wieder kurz abgeben an Sie, Armin Haufe in Buenos Aires. 27 Minuten sind vor 65.000 Zuschauern gespielt. Nach wie vor für Italien durch Rossis Tor aus der 13. Minute mit 1:0. Aber diese italienische Mannschaft ist beileibe nicht so souverän wie in den Spielen der ersten Finalrunde. Österreich mischt hier kräftig mit. Wir sind im falschen Moment sozusagen weggegangen, denn ein Schuss aus etwa 30 Metern Entfernung bezwingt Sepp Maier. Der Ball geht genau ins rechte äußere Eck. Es muss wohl Ari Hahn gewesen sein, der mit diesem Überraschungsschuss Sepp Maier bezwingt. Wir schreiben jetzt die 28. Spielminute und es heißt 1:1 durch einen 30-Meter-Schuss. Es war wohl, ich glaube, liebe Hörer, da bin ich durchaus noch objektiv und keineswegs chauvinistisch, ein Glücksschuss, der genau passte und der auch aus dieser Distanz unhaltbar war. Ari Hahn 1:1 in der 28. Minute. Jetzt die Deutschen wieder auf der rechten Seite mit Rummenigge. Rummenigge flankt sehr schön. Dieter Müller zieht den Ball noch einmal herein, aber unglücklich, denn Abramczyk kam nicht mehr heran. Jetzt ist natürlich wieder alles offen. Dieses Tor wird genauso wie eben Abramczyks Führungstreffer in der dritten Minute den Deutschen diesmal unseren WM-Gegnern von 74 Auftritt geben. Und so kommen sie sofort wieder mit Rensenbrink. Rensenbrink inmitten der gegnerischen Hälfte der Deutschen also. Jansen hat jetzt den Ball. Jansen von Feyenoord in den 16 Meter Raum hinein. Da dreht sich jetzt Prepp um die eigene Achse. Dann kommt der Rückpass auf den Torschützen Hahn. Der zieht das Leder nach links hinaus. Noch eine Chance und ganz große Möglichkeit für Vorfried, der den Ball volley nimmt und am Tor vorbeischießt. Glück für Deutschland. Meine Damen und Herren zu Hause, jetzt glaube ich, müssen wir allmählich anfangen, Daumen zu drücken, nachdem wir fast nach diesem tollen Beginn hier den Eindruck hatten, als müssten wir sie zu Hause darum gar nicht bitten. Abramczyk stark, Rummenigge stark in dieser ersten Phase, auch Rainer Bonhoff zum ersten Mal mit ein bisschen mehr Explosivität in den ersten 20 Minuten, aber dieser Ausgleichstreffer durch Hahn in der 28. Minute hat uns sicherlich in diesem Spiel wieder etwas zurückgebracht. Die Holländer nämlich sind es, die angreifen. Durch Forsten, auf den muss man aufpassen, der geht immer wieder mit nach vorne. Zieht das Leder jetzt an den Strafraumrand, dort kann in diesem Augenblick Kals klären, der Kopf auf Rummenigge weiterleiten. Und jetzt einmal Abramczyk auf der linken Seite, aber er wird zu steil geschickt. Da haben sie das, ein Steilpass, der vom Wind noch schneller wird und so vom nachsetzenden Schalker Außenstürmer nicht mehr erreicht. Ja, im deutschen Spiel muss man sich etwas einfallen lassen, wenn der eigentliche Gegenspieler Abramczyks vorzieht, immer wieder mit nach vorne geht, dann muss ihn einer abschirmen. Denn er war es, der eben eine ganz große Chance hatte in diesem Spiel. Die Holländer kommen erneut. Kommen jetzt aber nur bis zu Hölzlein. Dann setzt die deutsche Angriffsaktion fort, indem er auf Bär spielt. Bär in des Gegners Hälfte. Auf Abramczyk, der ist wieder auf der rechten Seite anspielbar. Jetzt wird er angegriffen von Wildschut. Wildschut kann ihn stören, aber der Abpraller wird von Dietz aufgenommen. Der Duisburger Verteidiger jetzt gegen zwei Niederländer, die ihn immer weiter zur Mittellinie drängen. Der Duisburger bleibt am Ball, dann wird er zu Fall gebracht und es gibt richtigerweise Freistoß für Deutschland. Fast genau auf der Mittellinie für Deutschland Freistoß, so zeigt es Schiedsrichter Ramon Barreto aus Uruguay an. Der Ball wird zurückgespielt zu Kals. Kals überdribbelt jetzt die Mittellinie, spielt mit dem rechten Fuß auf die rechte Seite. Dort steht Hölzenbein. Hölzenbein will jetzt den Doppelpass von Kals zurückhaben, aber der Hamburger Libero dribbelt jetzt zunächst einmal selber. Spielt dann seinerseits zurück und dann wird Abramczyk noch einmal gefault. Und so bekommen die Deutschen nun einen Freistoß aus einer guten Position, etwa 20 Meter vom Tor der Niederländer entfernt. 2 Meter weiter vorne passierte es, als in der dritten Minute Rainer Bonhoff abzog, an der Mauer vorbeikam, Schreiber nur abklatschen konnte und Abramczyk per Kopf nachsetzen, das 1:0 erzielte. Jetzt also wieder Rainer Bonhoff, der Mönchengladbacher, der Mann mit dem schärfsten Schuss im deutschen Team. Rechts draußen lauert Rummenigge, neben dem Mönchengladbacher noch Libero Kals, der jetzt aber am Ball vorbei ebenfalls nach vorne geht. Bonhoff läuft an, schießt, hebt den Ball und, ja, das war nicht schlecht gemacht, weil er gesehen hatte, dass Schreibers ein paar Meter vor dem Tor stand und da musste sich der gute Piet lang machen, im Sprung den Ball erwischen, den er dann auch festhielt und nun wieder nach vorne geschlagen hat. Berti Vogt hat das Leder unter Kontrolle gebracht und über Hölzenbein weiterleiten lassen auf seinen Clubkameraden Bonhoff. Bonhoff dreht sich einmal um die eigene Achse. Dann kommt der Rückpass zu Hölzenbein. Noch einmal Bonhoff ohne Raumgewinn, etwa 10 Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte der Niederländer. Jetzt Dieter Müller. Dieter Müller nach links hinaus auf Abramczyk. Abramczyk einmal links, einmal rechts anzupressen. Jetzt zentiert er. Was wird er tun? Er spielt ab. Spielt ab auf Müller, der tritt aber über den Ball und dadurch klappt der Doppelpass nicht. Hölzenbein kann den Abpraller aufnehmen. 30 Meter vom Tor entfernt. Noch ein Doppelpass. Diesmal gelungen von Dieter Müller auf den Frankfurter. Dann ein Flachpass in den 16-Meter-Raum, an den allerdings nicht herankommt, der jetzt zurücklaufen muss, um sofort wieder seinen Gegenspieler abzuschirmen, denn das ist in diesem Moment kein geringerer als René van der Kerkhoff, der Rechtsaußen im holländischen Team, einer von 4 Spielern des Meisters PSV Eindhoven. Dazu noch 2 vom UEFA Cup-Sieger auf der Reservebank. Jetzt kommen sie wieder über die rechte Seite, auch Portfleet, der Außenverteidiger, ist aus Eindhoven. Nun geht auch Libero Krohl mit, ein bisschen jedenfalls mit nach vorne. Der Mann, dessen Trikot fast schon seine Hose ganz verdeckt hat, sieht man ja bei einigen der Niederländer und das sah man ja früher auch bei Johan Cruyff. Zweifellos hat diese holländische Mannschaft die Cruyff-Psychose spätestens mit dem 5:1 gegen Österreich abgeschüttelt, nicht zuletzt dadurch, dass ein paar junge Leute, die verletzungsbedingt ins Team kamen, ihre Chance ganz unbekümmert nutzen. Jetzt steht es 1:1 und es sind 33 Minuten gespielt. Rummenigge wird da zu Fall gebracht, aber der Schiedsrichter sagt, weiterspielen lassen. Weiterspielen lassen, er stand ganz, ganz dicht dabei. Und wir wollen mal wieder einen Szenenwechsel machen, das heißt jetzt noch nicht, denn Dietz könnte gut in den Strafraum flanken auf der rechten Seite. Da kommt dann Dieter Müller zu Fall. Auch das pfeift der Schiedsrichter in diesem Fall wohl richtigerweise nicht ab. So, jetzt rufe ich noch einmal Buenos Aires. Hier sind in der ersten Halbzeit noch 10,5 Minuten zu spielen. Italien führt 1:0 gegen Österreich, wirkt aber alles andere als souverän. Und schaut man sich diese österreichische Nationalelf an, dann muss man schon jetzt der deutschen Mannschaft ein wenig den warnenden Zeigefinger entgegenhalten und sagen, so einfach sind die auch nicht zu schlagen. Das 1:5 dürfte durchaus ein Ausrutscher gegen Holland gewesen sein. Die Österreicher haben phasenweise mehr vom Spiel, sind aber vorne im Angriff nicht durchschlagskräftig genug. Mit Schachner und Kranke zusammen, da stehen natürlich die Juventus-Spieler sich in der Abwehr. Ich rufe Cordoba. Hier gibt es jetzt Freistoß für Deutschland, diesmal Spitzerwinkel zum Tor. Rainer Bonhoff läuft an, von der rechten Seite. Innen lauert Dieter Müller, Bär, da kommt der Ball, in Richtung Müller. Der steigt auch hoch, aber bevor er mit dem Kopf zustoßen kann, ist Schreiber zur Stelle. Außerdem hat Schiedsrichter Barreto noch ein Unterlaufen des Schlussmannes aus den Niederlanden von Ajax Amsterdam gesehen. Freistoß also genau vom Abstoßpunkt aus, wenn Sie so wollen, für die Holländer. Der Ball ist zu Fuchtis geschlagen worden. Er ist überall zu finden. Jetzt auf der rechten Seite neben ihm Abramczyk. Dann hat er zurückgespielt zu Kohl. Kohl noch weiter zurück auf den langen Brand, der in diesem Moment sozusagen die letzte Position einnahm. Den Ball dann aber schnell wieder nach vorne spielt. Auf beide Außenverteidiger sind offensiv eingestellt. Und das verstärkt natürlich den Druck auf das deutsche Tor. Auf der linken Seite jetzt René van der Kerkhoff. Der kommt aber zu weit ab. Hölzenbein versucht ihn zu stören, kann aber nicht verhindern, dass noch einmal Jansen flanken kann. Kopfballabwehr von Rummenigge, der sehr, sehr fleißig hinten aushilft. Und das ist auch nötig. Dann eine Kerze fast im eigenen Strafraum von dem wirklich unsicheren Libero Kals verursacht. Aber das hat kein Unheil angerichtet. Denn zunächst jedenfalls ist der Ball sogar aus der eigenen Hälfte gefordert worden. Hinter der Mittellinie kann Hollands Kapitän Kroll aufnehmen. Kroll auf René van der Kerkhoff. Dann rechts. Wieder Kroll, der Kapitän, jetzt einmal verfolgt von Rüssmann. Rüssmann, der offensichtlich die Aufgabe hat, immer mal mit aus der Abwehr zu gehen, wenn da steil jemand kommt. Sehr schöne Kopfballabwehr von Berti Vlogs nach der Flanke von Rensenbrink. Das hat der Kapitän in der Tat gut gemacht und jetzt sein Clubkamerad Bonov, ich sagte schon, im Moment der offensivste Mittelfeldspieler auf der rechten Seite, verfolgt von René van der Kerkhoff. Jetzt Dieter Müller, lässt den Ball zu weit abspringen, aber Rummenigge setzt nach, hat Pech, dass er wieder in des Gegners Beine spielt. Rummenigge, der ein riesiges Pensum liefert und der wirklich zu den absoluten Positivfaktoren im deutschen Team zählt. Jetzt aber muss die deutsche Mannschaft wieder aufpassen. Jansen führt den Gegenzug, schlägt hoch, aber diesmal Abseitsposition ganz eindeutig von Rensenbrink. Flagge des Linienrichters hoch, eine orangefarbene Flagge, die genauso aussieht in der Farbe wie die Hemden der Holländer. Und so gibt es Freistoß für Deutschland. Aber das ist wohl Senor Barreto aus Montevideo ein bisschen zu hektisch gegangen. Er fordert jetzt Sepp Maier auf, das Ganze nochmal auszuführen. Und der Sepp aus München tut dies auch, indem er den Ball kurz spielt auf Erich Beer. Er lässt dann liegen für Kals. Kals rechts hinaus. Dort steht jetzt der Duisburger Dietz. Vorne bietet sich Abramczyk an, aber ganz eng gedeckt von Wildschut. Und in diesem Augenblick dann auch noch von einem zweiten Spieler, als er sich nämlich löste vom Verteidiger, geht sofort auch Jansen mit hinzu. Man weiß um die Gefährlichkeit des Schalkers in seinen Dribblings. Man wusste kaum etwas von seinen Torjägerqualitäten und von einem Kopfballtor erst recht nicht. Jetzt wieder Freistoß für Deutschland. Aber nicht unbedingt die Position, um den Ball direkt aufs Tor zu jagen. Etwa 35 Meter, daher spielt auch Bonov kurz auf Hölzenbein. Auch das ging jetzt dem Schiedsrichter ein bisschen zu schnell. Er hatte den Ball, so deutete er an, noch nicht freigegeben. Bonov jetzt also sozusagen im zweiten Versuch. Hebt den Ball. Nein, er schießt ihn fest. Und er wollte noch einmal Schreibers prüfen. Dieter Müller war ihm zugeeilt, um auf einen Abpraller zu lauern. Aber diesmal, das Pech des deutschen Mittelstürmers, hält Schreibers den Ball nicht nur. Er hält ihn auch fest, bevor er ihn dann nach vorne wirft. Auf Kohl. Kohl über die Mittellinie nach vorne. Da sollte Reb angespielt werden, aber das ist misslungen. Die Deutschen mit Hölzenbein. Hölzenbein auf Kals. Kals hat immer Mühe mit der Ballannahme, spielt dann weiter auf Beer. Beer läuft nach innen. Der kleine Berliner nach rechts hinaus dann. Jetzt könnte Kals von dort flanken. Hoch vor das Tor. Und da kann der lange Brand klären, bevor Dieter Müller da zu einem Kopfball kommt. Aber immerhin Eckball für Deutschland von der rechten Seite von Rainer Bonhoff zu trinken. Der erste Eckball in diesem Spiel. Es steht 1:1 nach Toren. Abramczyk dritte Minute, Hahn 28. Rainer Bonhoff wird den Eckball trinken. Vorne jetzt auch in Lauerposition Rolf Rüssmann, der Vorstopper aus Schalke. Auf ihn kommt der Ball, aber Schreibers mit einer Hand, mit der linken, hebt er den Ball über den einköpfbereiten Kopf von Rüssmann, der sich nun beeilen muss, zurückzukommen. Denn mit weiten Schlägen wollen die Holländer das deutsche Mittelfeld überbrücken. Aber an diesen Ball kommt auch der Sprinter Wildschut nicht heran. Der Twentemann kommt zu spät gegen Meier. Der hat wieder abgeworfen auf Beer. Beer sieht, dass links sein Kapitän frei steht, aber er zieht es vor, auf Dietz zu spielen, der andere Außenverteidiger dann auf Vogt, aber verliert den Zweikampf gegen Reb, den Mann aus Bastia, und der spielt sofort weiter auf Willi van de Kerkhoff. Jetzt vier Zweikämpfe im Mittelfeld, die Deutschen gewinnen einen, verspielen dann den Ball aber wieder, den sich dann Abramczyk holt. Auch Abramczyk durchaus fleißig, nicht immer nur an der rechten Außenlinie kleben, sondern mal nach links hinaus ruschieren und auch einmal ins Mittelfeld zurückgehen, wie gerade, wo er den Ball holt in die deutsche Mannschaft, dann aber wieder verliert. Die Holländer kommen erneut, kommen über Krol nach vorne. Der Kapitän spielt nach rechts hinaus. Dort steht jetzt Willy van de Kerkhoff. Der lässt liegen für Rensenbrink. Rensenbrink auf engstem Raum im Zweikampf mit Vogt. Der Deutsche kann stören, aber nicht verhindern, dass Hahn nachsetzt. Hahn mit einem völlig unkontrollierten Pass drüben auf der anderen Seite ins Seitenhaus. Die Deutschen dürfen einwerfen. Haben dies getan, den Ball nach vorne auf Abramczyk gespielt. Abramczyk verfolgt zunächst von Willy van de Kerkhoff, baut dann einen Fehlpass und die Holländer mit Groß. Der Libero nutzt den freien Raum und geht immer wieder mit nach vorne. Findet dann Hahn auf der rechten Seite. Hahn treibt den Ball. Vorsichtig, Kurzpass dann auf Rensenbrink. Rensenbrink eng gedeckt von Berti Vogt, bisher ganz wirksam ausgeschaltet. Noch einmal der deutsche Kapitän im Duell gegen den Holländer. Diesmal regelwidriger Einsatz von Vogt und so sagt der Schiedsrichter, Freistoß für die Niederländer. Unverkennbar, Vogt wollte den Ball spielen, hat aber vorher leicht das Bein von Rensenbrink zu schießen. Achtung, Freistoß für Hahn von der rechten Strafraumgrenze. Innen lauern fünf Angreifer. Jetzt kommt der Ball an den Elfmeterpunkt. Rüstmann per Kopf. Nachschießen kann unter Umständen jetzt Wildschuss. Aber ihm rutscht das Standbein weg. Und damit ist die Gefahr zunächst beseitigt. Und dann noch einmal auf der linken Seite, wo mit einer gewagten Aktion in diesem Augenblick dies klärt. Da hätte man auch zu hohes Bein pfeifen können. Der Schiedsrichter hat es andersrum gesehen. Er entscheidet zum Glück für Deutschland auf Freistoß für das Team von Helmut Schön. Sofort wird Abramczyk wieder angespielt. Wieder auf der linken Seite. Wildschuss versucht ihn zu stören, bringt den Ball auch ins Seitenhaus zum Einwurf für Deutschland. Abramczyk nimmt das Leder selbst in die Hände, sucht noch einen freien Mann. Findet ihn noch nicht. Dann wirft er in den Lauf von Wonow. Dann ein Schuss von Beer. Ja, ich weiß nicht, ob der nicht am Tor vorbeigegangen wäre, aber wann hat man endlich einmal wieder einen Fernschuss, einen beherzten Fernschuss von Beer gesehen? Muss auf der anderen Seite allerdings konstatieren, dass die Anfangsunsicherheit von Schreibers im Moment nicht mehr besteht. Er hat jetzt zwei, drei scharfe Schüsse auf sein Tor festgehalten und somit also bewiesen, dass er noch nicht der Unsicherheitsfaktor in der Abwehr der Oranjehemden ist, die den Ball jetzt wieder nach vorne spielen wollen. Und zwar auf Reb. Noch in der eigenen Hälfte spielt der Mittelstürmer zurück zu seinem Kapitän Kroh. Dann Hahn, immer wieder Hahn. Hahn diesmal mit einem Steilpass auf Wildschut. Wildschut allerdings lässt abprallen. Davon profitiert Beer. Beer im Zweikampf mit einem Holländer. Dadurch kommt der Pass auf Bonhoff nicht so genau. Und noch einmal sagen, Bonhoff ist der offensive Mann im Mittelfeld im Moment. Das erkennt man jetzt auch deutlich an den Positionen, die Beer und Hölzenbach einnehmen. Ja, selbst der nominelle Linksaußen Rummenigge weiter zurück. Im Moment also ein Zwei-Mann-Sturm, zu dem sich jetzt wieder der Münchner Rummenigge auf der rechten Seite gesetzt hat, während links draußen Abramczyk steht. Bonhoff führt den Ball, hat wesentlich mehr Ballkontakte als in den letzten 0:0-Spielen. Heute heißt es ja weiterhin unentschieden, aber diesmal 1:1. Es sind noch anderthalb Minuten bis zur Pause. Beer mit einem hohen Querpass auf Bonhoff. Der stoppt den Ball mit der Brust, nimmt ihn herunter, spielt ihn zu Hölzenbein. Dann ist Müller zum ersten Mal vorbei an Brand. Und jetzt noch einmal, jetzt muss er flanken, das tut er auch. Kopfball! Aber der Kopfstoß in diesem Augenblick wieder von Abramczyk. Ich muss da immer erst zweimal hingucken, so ungewohnt ist das für den Reporter. aber diesen Kopfball hält dann Schreibers. Schreibers wirft ab. Schreibers hatte übrigens keine Mühe mit dem Kopfball, der genau auf die Figur kam, wie die Fußballer sagen. Aber immerhin, es ist mehr Aktion im Spiel gegen eine zweifellos stärker gewordene Abwehr der Niederländer. Vor allen Dingen ist Brandt ein schwer auszutricksender Vorstopper. Jetzt auf der anderen Seite Rummenigge. Rummenigge fängt den Querpass von Repp ab. Dann aber Foulspiel der Niederländer. So hat es der Schiedsrichter gesehen. Dann hätte er eigentlich auch Vorteil weiterlaufen lassen. So gibt es immerhin in der 45. Minute nochmal Freistoß aus der deutschen Hälfte. Nach rechts hinaus gespielt. Innen lauern jetzt Abramczyk und Müller. Der Ball aber bleibt zunächst rechts draußen bei Rummenigge. Rummenigge angegriffen von Wildschut, spielt zurück zu Kalt. Das sieht immer ein bisschen eckig aus, was der Hamburger macht, aber vielleicht kommt er noch einmal frei. Er schießt einen Holländer an. Einwurf für Deutschland und für Kalt. Beer bietet sich an, aber er wirft in den 16-Meter-Raum hinein, hat offensichtlich falsch eingeworfen. So signalisiert es der Linienrichter seinem Schiedsrichter. In der Tat, Einwurf für die Niederlande. Kann einmal in der Hitze des Gefechtes passieren. Jetzt sind 45 Minuten vorbei. Anlass nachzuspielen besteht nicht. Da kommt auch der Pausenpfiff durch Schiedsrichter Ramon Barreto, der seine Sache bisher im Großen und Ganzen gut gemacht hat. Kann man auch vom deutschen Spiel sagen. Zur Pause steht es in Cordoba zwischen Deutschland und den Niederlanden 1:1 nach Toren von Abramczyk in der dritten und Hahn in der 28. Minute. Wie steht es denn bei Ihnen zu Hause zur Pause auf? Zur Halbzeit auch hier 1:0 und Italien zehrte für den Rest dieser ersten Halbzeit nach der 13. Minute von Rossis Tor nach einem klaren Abwehrfehler der Österreicher. Es ist insgesamt gesehen ein schwaches Spiel. Die Italiener nicht mit ihren großen Vorstellungen gegen Frankreich, gegen Argentinien oder gegen Ungarn zu vergleichen. Österreich verkauft sich gut, aber vorne im Sturm läuft wenig zusammen, da ist man so unentschlossen. Sarah, der Abwehrspieler, hatte in der 44. Minute die große Chance zum Ausgleich, als er aus halbrechter Position den Ball am langen Eck vorbeischoss. Hier also 1:0, Enttäuschung und Pfiffe unter den 65.000, die nur mit dem Resultat zufrieden sind. Ich rufe das Studio. Ja, hier ist das Studio wieder. Jetzt kommen gerade meine Gäste wieder hier zu mir ans Mikrofon. Heinz Loh, Dietrich Weise, bitte nehmen Sie Platz. Sie haben ja die Begegnung gesehen. Wir können uns gleich unterhalten. Heinz Loh, was sagen Sie zur ersten Halbzeit kurz, soweit man das vom Bildschirm aus beurteilen kann? Ich fand, dass unsere Mannschaft sehr gut angefangen hat mit einem schnellen Führungstor und nachher etwas die Züge schleifen hat lassen. Das ist gegen die Holländer eben sehr zum Nachteil gewesen, weil sie dann zu dem Ausgleichstor gekommen sind. Ja, dieses Ausgleichstor, das wird man ja also das erste Mal in diesem Turnier hinter sich greifen musste. Dietrich Weise war ja ein echter Sonntagsschuss. Ja, es sah so aus im Fernsehen, als wenn der Meier den Ball etwas zu spät gesehen hat oder hat geglaubt, der Ball geht vielleicht am Tor vorbei. Also irgendwie sah es eigenartig aus, aber jeder weiß von uns, wie schussstark gerade Hahn ist und deshalb möchte ich meinen, dass es fast ein unhaltbares Tor gewesen ist. Hat Sie das Kopfballtor von Abramczyk überrascht? Ja, wir waren natürlich alle froh, dass es so schnell, so gut für uns lief. Der Abramczyk hat wunderbar reagiert auf den Abpraller vom Torwart und ich meine, es war ein sehr gutes Tor, vielleicht mit das Schönste von uns. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die deutsche Mannschaft erstmals in dieser Begegnung linken Seite zunächst einmal Erich Beer. Auch er verdient sich eine gute Fleißnote. Ebenso wie Rummenigge, der jetzt einen Angreifer sehr schön aussteigen lässt, dann links hinaus spielt, wieder zu Holzenbein. Dann kommt der Steilpass auf Rummenigge, der ist ja eminent schnell. Wettkampf und Wettlauf mit dem langen Brand, der zurückspitzelt in die Arme von Torhüter Piet Schreiber. Schreiber lässt das Leder ein-, zweimal aufspringen und dann schlägt er das Leder wieder nach vorne. Auf die rechte Seite hinaus zu Burgfried. Dann ist wieder Brandt im Ballbesitz und nun Libero und Kapitän Ruud Krol von Ajax Amsterdam. Mit einem schönen 40-Meter-Ball auf die linke Seite zu René van der Kerkhoff. Aber die Deutschen haben aufgepasst und auf Abramczyk gespielt. Der Schalker im Zusammenspielversuch, muss ich sagen, mit Müller. Diesmal konnte der Kölner nichts dazu. Er hat diesen Ball gar nicht erreichen können. Die Niederländer im Gegenzug versuchen es jetzt über Willy van de Kerkhoff. Der hat den Ball in halblinker Position, ist an Bonner vorbei, links draußen lauert jetzt sein Bruder René, kommt ist der Ball auch bei René gelandet, dann kommt eine schöne Flanke bis an das andere Ende des Strafraumes, wo dann Rüssmann per Kopf klären kann vor dem einkopfbereiten Reb. Reb, der ja jetzt für Bastia Korsika spielt, den UEFA Cup Finalisten gegen Eindhoven unterlegen, hat nach vorne gespielt und er kämpft sich so einen Freistoß hinter der Mittellinie. Einen Freistoß, nein, den gibt der uruguayanische Schiedsrichter der deutschen Mannschaft und die hat bereits auf Abramczyk gespielt. Abramczyk auf Kapitän Vertigo, der kleine Mönchengladbacher, der bisher mit Rensenbrink ganz gut zurechtgekommen ist, nach links hinaus, dort steht Hölzenbein, jetzt also in der Linksaußenposition mit einem Fernschuss aus 25 Metern Entfernung, einen Meter über die Querlatte. Aber das gibt Szenenapplaus, das gibt Aufmunterung, das ergänzt eigentlich den positiven Eindruck, den Hölzenbein während der ersten 45 Minuten hinterlassen hat. Die Routiniers also im Spiel, auf die Helmut Schön in dieser so wichtigen Partie setzen wollte, setzen musste, das bleibt noch offen. Wir haben ihn mehrfach gefragt, ob der im Training so hervorragende Düsseldorfer Gerd Seber eine Chance bekommen könnte. Schön, so sagt er uns heute Morgen, habe sich das lange überlegt, dann aber sich eben doch für die internationale Erfahrung entschieden. Bisher scheint die Rechnung aufzugehen. Aber noch sind 43 Minuten zu spielen. Und ich erinnere Sie daran, meine Damen und Herren, die deutsche Mannschaft benötigt eigentlich, mehr will ich dazu nicht sagen, einen Sieg gegen die Holländer. Warum nicht dann 2:1 wie vor 4 Jahren? Jetzt mit Hölzenbein. Hölzenbein, der ja in dem Finale in München vor 4 Jahren auch eine wichtige Rolle spielte, als er den Elfmeter herausholte, den dann Breitner verwertete. Jetzt hat er auf Kalt gespielt. Kalt auf Wehr. Der kommt in Nähe des Strafraumes an den Ball, will ihn mitnehmen, aber Krohl hat aufgepasst und hat ihm das Leder vom Fuß gespielt. Jetzt gibt er den Ball ab, spielt ihn auf Wiskut, den linken Außenverteidiger, der sicherheitshalber erst noch einmal zurück zu Willy van de Kerkhoff, weil nämlich Abramczyk zu stören versucht. So muss also erst wieder Schreivers das Leder aufnehmen, der Schlussmann Ajax Amsterdam wirft dann wieder nach vorne. Die Holländer kommen über die Mittellinie. Mit Post, er ist im 16 Meter Raum, da ist er im Moment schneller als der Ball, dann schießt er dennoch und das sah von uns aus ganz gefährlich aus. Ich kann Ihnen aus meiner Perspektive nicht sagen, war der Ball 30 cm oder vielleicht doch 2 Meter am linken oberen Toreck vorbei, abgefälscht, zudem noch von einem deutschen Abwehrbein. Dieser Postlieb ist ein eminent gefährlicher Mann. Ihn sollte man aufpassen. Eckball jedenfalls für die Niederlande. Der 5. in diesem Spiel. Von der linken Seite in diesem Augenblick dicht vor das Tor geschlagen. Meier hat ihn. Der Ball lässt sich dann fallen und wirft das Leder sofort wieder nach vorne zu Kalt. Kalt, der Hamburger, fintiert einmal einen Steilpass. Dann zieht er es vor, noch ein bisschen zu dribbeln. Nun kommt der Steilpass in die Rechtsaußenposition. Abramczyk kommt aber nicht heran. Nachsetzen kann Dieter Müller. Beinahe wäre er in diesen Querpass von Krohl gekommen, aber eben nur beinahe. Noch einmal Hölzenbein. Immer wieder Hölzenbein und Bonhoff in diesem Augenblick, der zu stören versucht. Aber die Holländer sind schneller. Sind diesmal schneller mit Willy van de Kerkhoff. Willy van de Kerkhoff müsste links seinen Bruder René sehen, aber er versucht es alleine und wird von Dietz gestört. Noch einmal Hölzenbein. Mit Steilpass auf Abramczyk. Oh, das gibt ein hartes Gerangele mit Wildschut. Der Holländer tritt den Ball ins Seitenhaus. Einwurf für Deutschland und für Rüdiger Abramczyk. Der wartet noch einen Moment. Bei Einwürfen wartet er ein bisschen allzu lange. Kalt steht frei, hat den Ball jetzt noch bekommen. Neben ihm dann Rüssmann, Querpässe in der eigenen Hälfte, lösen immer ein bisschen Beklommenheit aus. Aber Rüssmann hat den Ball sicher unter Kontrolle und dann nach links hinausgespielt zu Dieter Müller. Da fällt jetzt Brandt hin, der lange Vorstopper. Müller auf Rummenigge, der ist im 16-Meter-Raum, verfolgt von Portfleet, will sich an dem vorbeiwinden, aber dann geht das wieder ins Seitenhaus zum Einwurf für Deutschland, weil Portfleet zuletzt den Fuß am Ball hatte. Einwurf auf Hölzenbein. Hölzenbein sehr stark. Jetzt wieder nach innen. Ja, da will er Dieter Müller anspielen. Das ist jetzt erst gelungen. und der Kölner Mittelstürmer spielt noch einmal nach links zu Rummenigge. Der 17. Absatz gibt ein, aber drüben hat Furtwied aufgepasst. Jetzt wird das Spiel schnell, jetzt wird es auch schön, jetzt gibt es Ballstaffetten, Höfen wie drüben. Nun sind die Holländer wieder dran, sind gefährlich mit René van der Kerkhoff und der wird gefoult von Kall. Und sich jetzt der Hamburger Libero hier die gelbe Verwarnungskarte von Schiedsrichter Ramon Barreto zeigen lassen. Im Moment liegt allerdings Kalt benommen am Boden. Hält sich das Gesicht. Schiedsrichter Ramon Barreto, der, wie man hörte, pro Spiel hier 200 Mark kassiert. Ein Mann, der vor 8 Jahren schon bei der WM in Mexiko dabei war und der vor 4 Jahren dieses ominöse 0:1 der Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR in Hamburg leitete. Ein schlechtes Omen, so hätte ich noch vor dem Spiel vielleicht den Abergläubischen gesagt, aber jetzt wohl nicht mehr. Immerhin Freistoß nunmehr für die Niederländer, etwa 30 Meter vom Tor Sepp Meyers entfernt. Hahn schießt den Ball in die Abwehrmauer hinein und dann prallt das Leder ab und Abramczyk holt sich den Ball. Spielt ihn auf Bär, das war ein bisschen leichtsinnig. Und prompt verliert Bär auch den Ball, dann kommt die Flanke nach innen drüben von der rechten Seite von Rensenbrink. Aber hier hat der Schiedsrichter ein Foul an Bär gesehen, Freistoß also für Deutschland. Bei Bär wieder gelandet. Bär, der Berliner, der in der ersten Halbzeit einmal einen herzhaften Schuss abgab, fast sein Ziel erreicht hätte, aber Schreibers war auf dem Posten. Schreibers, der ja beim 1:0 durch Abramczyk einen Freistoß von Wohnhoff nicht festhalten konnte und dann kam Abramczyk mit einer reaktionsschnellen Kopfball-Reingabe dazwischen und machte das überraschend frühe Führungstor. Dem folgte dann der Ausgleich durch einen ebenso überraschenden und geglückten 30-Meter-Schuss von Hahn in der 28. Minute. Jetzt aber wieder zu dieser zweiten Halbzeit. Drüben auf der linken Seite versucht es Abramczyk mit einer Flanke. Will er Müller bedienen, aber der lange Brand 1,88 eh schon groß sichert sich den Kopfball. Hat nach vorne gespielt, aber Dietz kann fehlen. Dietz ein bisschen leicht, denn hätte gleich abspielen sollen auf Kronhoff. Das hat er jetzt davon, verliert den Ball an Wildschuh. Die Holländer in der Überzahl mit René van der Kerkhoff und Willi van der Kerkhoff. Jetzt René, der Außenstürmer, im 16 Meter auf spitzer Winkel zum Tor. Jagt seine Flanke nach innen, die fast selbst ein Vorschuss gewesen wäre. Und außerdem ebenso fast noch von Furtwied um ein Haar über die Linie gerutscht worden wäre. Glück jetzt für Deutschland. Die Holländer wieder mit Willi van der Kerkhoff. Hinten kann jetzt Kals klären. Schießt dabei noch einen Holländer an oder nicht? Nein, Einwurf für die Niederlande. Oh, jetzt wird der Druck der Oranjehemden stärker. Da ist es jetzt Jansen, der das Leder wieder quer spielt. Quer auf Brünne van der Kerkhoff. Er will vorbei an die... Kommt aber nicht vorbei. Dann kann er dennoch flanken. Hoch vor Tor. Oh, erste Unsicherheit von Sepp Meyer, der offensichtlich jetzt auch den Wind etwas falsch berechnet hat. Der Ball senkt sich hinter ihm fast genau auf den Kopf von Reb. Er kam auf den Kopf von Reb, aber dessen Kopfball war nicht genau genug, um richtig aufs Tor zu gehen. 1:1 nach nunmehr 55 Minuten im Stadion von Córdoba. Und die deutschen Schlachtmummler haben es offensichtlich von den argentinischen Fans gelernt. Dann, wenn die eigene Mannschaft unter Druck gerät, dann benötigt sie Ermunterung. Natürlich können 4.000 sich dann solchen Radau machen, wie die über 77.000 in Buenos Aires oder die 40.000 von Rosario. Jetzt aber kommen die Holländer wieder. Immer wieder mit Forstlieb. Der Eindhovener diesmal zunächst gebremst, aber Hahn leitet wieder einen Angriff ein, den er auf Reb spielt, aber Reb kommt nicht an diesen steilen Ball. Jetzt haben die Holländer das gleiche Handicap, das ich Ihnen im ersten Durchgang lediglich auf der deutschen Seite zu schildern hatte, dass der Ball durch den Wind zu schnell wird und nicht mehr kontrolliert werden kann. Abschlag also vom deutschen Tor. Da ist man gelandet. Lange Schalker Vorstopper, der bisher mit Reb ganz gut zurechtgekommen ist, auf Rummenigge. Rummenigge kommt zu Fall, verliert dadurch den Ball, die Oranjehemden im Gegenzug. In der Mitte immer wieder Hahn und in diesem Falle auch Jan. Fee Nordmann hat das Leder nun durch den Mittelkreis geführt, auf Wildschut gespielt. Beide Außenverteidiger immer wieder mit vorne. Das bringt Durcheinander in der deutschen Abwehr. Und dann eine Kopfballmöglichkeit für Rensen bringt, aber das war kein Kopfball aufs Tor, sondern ein Kopfball, der einem anderen eine Möglichkeit eröffnen sollte, die keiner zu nutzen versucht. Der Gegenzug läuft über Hölzenbein. Hölzenbein gegen Wildschut. Ist vorbei. Jetzt in den Strafraum. Nein, gespielt auf Möller. Ja, das war gut gemacht. Wenn da jetzt Rummenigge, der das natürlich auch nicht wissen konnte, einen Schritt nach vorn gemacht hätte, wäre er so etwa 13 Meter vom Tor entfernt in Ballbesitz und in Schussposition gekommen. Gegenzug der Holländer über Jan. Der versucht es aber mit einem Weitschuss, schießt dabei Rüssmann an und bekommt auf diese Weise den 6. Eckstoß für sein Team. Bisher ein Eckball für Deutschland, nach Toren aber steht es 1:1. Dritte Minute, Abramczyk 1:0, 28. Hahn 1:1. Drüben wie drüben noch kein einziger Spielertausch. Jetzt von der rechten Seite der Eckball auf den Kopf von Brandt. Das Kopfballduell der beiden längsten Spieler üben wie drüben gewinnt diesmal aber Rüssmann, Vorstopperkollege auf deutscher Seite und bringt das Leder zunächst wieder nach vorne. Aber nicht richtig unter Kontrolle. Die Holländer konnten stören, aber ihrerseits mit diesem Ball nichts anfangen, der dann ins Tor rausgeht. Und jetzt kann Sepp Maier wieder abschlagen. Er, der nach über 4 WM-Spielen zum ersten Mal in der 28. Minute hinter sich greifen musste. Hölzenbein mit dem Ball. Hölzenbein will Bonhoff anspielen, aber man soll auf dieses Klein-Klein verzichten. Das ist auch diesmal ins Auge gegangen. Das heißt, in den Füßen der Niederländer geendet. Die haben jetzt eine Möglichkeit mit René van der Kerkhoff, 20 Meter vom Tor, dann schießt er über die Querlatte. Da hat auch nicht viel gefehlt, vielleicht 80 Zentimeter. Jetzt mit der Windunterstützung werden natürlich die Holländer mit aller Gewalt schießen und sie haben ja einige Scharfschützen in ihren Reihen. Ich denke insbesondere natürlich an den Anderlecht-Star Hahn, der auch in der 28. Minute mit diesem Gewaltschuss das 1:1 besorgt hat. Sepp Meyers Abschlag kommt genau auf den Mittelpunkt des Platzes, an den Scheitel von Dieter Müller heran. Ich sollte vielleicht noch einmal erwähnen, dass sich der Schalker Klaus Fischer gestern im Training eine Halswirbelverletzung zugezogen hat. Die wurde mit Massagen und auch mit Spritzen behandelt, aber er war heute nicht einsatzbereit. Fischer, der seit 7 Länderspielen ohne Torerfolg ist, ohnehin hier in Argentinien nicht sonderlich glücklich. Sein Clubkamerad Abramczyk nur im ersten Spiel dabei, heute mit geglücktem Comeback, mit dem Tor in der 3. Minute und jetzt am Strafraumrand nach Einwurf von Bonhoff wieder angespielt. Zurückgespielt, dann kommt die Flanke von Bonhoff. Kopfballmöglichkeit für Hölzenbein, der stieg aber jetzt gar nicht richtig hoch. Vielleicht weil er gesehen hat, dass Vorfried da ohnehin in der besseren Position war und der Holländer hat das Leder auch in die eigenen Reihen weiter befördert. Und zwar zu Jansen. Jansen will den Ball die Linie lang jagen auf der rechten Seite auf René van der Kerkhoff, aber das Leder ist in Seiten ausgegangen. Es ist windig, kühl jetzt im Stadion von Córdoba, aber natürlich weicht keiner der 47.000 Zuschauer, die jetzt wieder einen Angriff sehen, durch die Niederländer und durch Willy van der Kerkhoff. Da ist die Abseitsposition von Rensenbrink angezeigt worden und Schiedsrichter Ramon Barrito hat auch gepfiffen. Freistoß für Deutschland aus der eigenen Hälfte. Beer, Hölzenbein, so heißen die ersten Stationen dieses Angriffs, immer noch der Frankfurter, der das Leder zögernd nach vorne treibt, dann kurz in den Lauf von Vogt spielt. Vogt riskant auf Rummenigge, der sieht auf der rechten Seite Dietz frei, der Duisburger an der Seitenauslinie, parallel zu dieser auf Abramczyk und der versucht sofort zu flanken. Schießt dabei aber Wildschut an und es gibt einen Meter neben der rechten Eckfahne Einwurf für Deutschland. Einwurf für Deutschland und für Abramczyk. In den Lauf von Beer, aber oh ja, da stellt in diesem Augenblick genau Willy van den Kerkhoff sein Bein auf den schießenden Fuß von Beer. Hier hätte man indirekt Freistoß geben müssen, Senior Ramon Barreto. So aber gibt der Uruguayo Abschlag vom Tor der Niederländer. Die kommen über die rechte Seite nach vorne. Die Oranjehemden mit diesen leuchtenden Farben. Im Moment hat man fast den Eindruck, bei diesem Zwielicht hier, sie sind in der Überzahl. Aber das sind sie natürlich nicht. Drüben wie drüben jeweils 11 Spieler. Ich sagte Ihnen, immer noch beide Mannschaften in den Anfangsbesetzungen. Auf der Trainerbank tut sich auch nichts, weder bei Ernst Happel noch bei Helmut Schön. Sie sitzen ja alle fast unter der Grasnarbe, sehen das Spiel also aus einer schlechteren Perspektive als alle Zuschauer. Jetzt sehen Sie einen Angriff der Holländer, der aber bei Dietz endet. Dietz, der wieder eine solide Partie bietet. Hölzenbein, einer der Pluspunkte im Team. Jetzt auf Wonow. Wonow will Scheiß spielen und das gelingt auch fast, weil die Holländer schlafen. Abramczyk knapp zu spät gegen Schreivers, den Ajax Schlussmann, der aufnimmt und auf seinem Clubkameraden und Kapitän Ruth Kohler. Dann ist auf der linken Seite der Willi van der Kerkhoff angespielt. Der Mann vom Meister PSV Eindhoven will an Rummenigge vorbei. Dann stört auch Hölzenbein, aber Kerkhoff spielt auf Forstlieb. Forstlieb nun zu Hahn und da folgt wieder ein Schuss und der geht auch nur so 60, 70 Zentimeter über die Querlatte des von Sepp Meier. Ich würde sagen, mit einer Ausnahme, damit meine ich ein Unterlaufen einer Flanke gut gehüteten deutschen Tor. Für meine Begriffe konnte er an diesem Glücksschuss, an dem Sonntagsschuss von Córdoba, abgegeben von Ari Hahn in der 28. Minute, nicht halten. Die Holländer gewinnen ein Mittelfeldduell mit dem immer wieder gefährlichen Reb, aber der legt sich das Leder dann zu weit vor. Dennoch kommen die Oranjehemden drüben auf der rechten Seite mit dem ganz hektischen Jansen, aber der Feyenoordmann war wieder mal schneller als der Ball. Bär schickt jetzt Abramczyk, Abramczyk aber kommt zu spät gegen Windschuss. Abramczyk im Moment ganz alleine auf weiter Flur, das scheint mir nicht die richtige Systematik und Taktik zu sein, um das holländische Tor in Verlegenheit zu bringen. Natürlich, die Holländer verstärken ihren Druck und die Deutschen kommen nicht dazu. Jetzt zum Beispiel schießen sie wieder mit René van der Kerkhoff, aber die deutsche Abwehrmauer hat Glück, die sich da spontan zusammenfand bei diesem Schuss von Kerkhoff, der nämlich so abreißte. Aber Hahn jagt wieder einen Ball auf Willi van der Kerkhoff. Meier heraus, hat aufgenommen und abgeworfen. Kalt spielt das Leder weiter auf Hölzenbein. Hölzenbein nach vorne. Auf Rummenigge mit Steilpass auf Abramczyk. Das ist sicherlich keine schlechte Taktik, so reißt man das Spiel ein bisschen auf, aber Abramczyk fehlt die Unterstützung. Jetzt hat er sie. Jetzt müsste er abspielen. Spielt auf Möller. Doppelpass mit dem Schalker. Beinahe kommt der vorbei. Beinahe aber nur. Bonhoff setzt nach. Bonhoff doch immer noch ein bisschen merklich blass, wenn man mal von den spektakulären Freistößen absieht. Einer dieser Freistöße führte ja dann in der dritten Minute auch zum 1:0, als Schreibers den Ball, den der Mönchengladbacher abgeschossen hatte, nicht festhalten konnte und der Kopfball von Abramczyk das 1:0 besorgte. Jetzt aber kommen die Holländer wieder. Abgefangen wird der Ball von Vogt. Der Rensen bringt bisher gut beschirmt den Torjäger dieser WM zusammen mit Cubillas, dem Peruaner, je 5 Tore. Und jetzt auf der anderen Seite der Torschütze der deutschen Mannschaft aus diesem Spiel, Rüdiger Abramczyk, aber Krohl ist heraus aus dem Abwehrzentrum und schießt den Ball über die Seitenlinie. Einwurf für den Schalker. Er wirft auf Rummenigge. Rummenigge dann noch einmal zurück auf Abramczyk. Der stand in Abseitsposition. Nein, er stand nicht in Abseitsposition. Einwurf für Deutschland noch einmal. Bär versucht es, aber er kommt nicht um Krohl herum. Das heißt, er kommt um den Spieler herum, aber ohne den Ball. Der endete nämlich an den Füßen des Niederländers und der umsichtige Kapitän spielt sofort wieder nach vorne. Gut, wie Hahn das macht, indem er nach rechts hinaus spielt auf René van der Kerkhoff. Links lauert Rensenbrink. Dann kommt die Flanke in Richtung Rensenbrink, aber Vogt ist eher da und hebt das Leder, kein Risiko eingehen, ins Tor aus, richtig gemacht. Berti, der Kapitän, der vorher so nervös wirkte, ist in diesem Spiel eigentlich die Ruhe selbst und hat eigentlich auch noch keinen ernsthaften Fehler gemacht. Dennoch gehört er nicht zu den Glanzpunkten des Spiels, die anfangs Abramczyk und später Hölzenbein hießen. Jetzt aber dieser Eckball, hoch vors Tor geschlagen, am Torraum steht Meier in einem mittelblauen Sweater, fängt den Ball und wirft ihn dann wieder nach vorne. Kalt, Querpässe, kurz vor dem Strafraum. Dann Bonhoff. Bonhoff deutet zu deutlich an für den ihn bewachenden van Kerkhoff. Und zwar sind es jetzt die Brüder im Duett, die der Mönchengladbacher den Ball abgejagt haben. Er deutete zu deutlich diesen Pass auf die rechte Seite auf Abramczyk an. Das war signalisiert und dann kamen die Niederländer dazwischen. bekommen jetzt sogar den achten Eckstoß in diesem Spiel. Den von der linken Seite Hahn treten. Kurz spielt er ihn auf Jan Feyenoordmann mit einem Rückpass. Aber René van der Kerkhoff kommt nicht heran. Berti Vogt wird festgehalten vom temperamentvollen Eindhovener. Hat aber Glück, dass der Ball in den eigenen Reihen bleibt, denn der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Vielleicht hat er diesen Vorteil auch erahnt. Kalt führt das Leder über die Mittellinie nach vorne. Der Hamburger sucht jetzt einfach, das alles dauert zu lang. Jetzt hat er Vogt dann gespielt und Bär. Bär dann auf Dieter Müller. Dieter Müller gegen Kroh. Der Kölner kommt vorbei, aber dann sind zwei Oranjehemden doch wieder Endstation für den Mittelstürmer der Nationalmannschaft, der in 10 Länderspielen 9 Tore erzielte und im Scherz heute Vormittag versprach, heute schieße ich 2, denn dann bin ich, was Tore und Länderspiele anbetrifft, sozusagen wieder im Lot und dann könnt ihr euch das leichter merken. Noch hat er keins gemacht, noch steht es 1:1. Und die Holländer kommen. Rensenbrink verliert das Duell gegen Vogt. Der kleine Kapitän hat den gefährlichen Mann aus Anderlecht bisher sicher im Griff. Hat schön auf Rummenigge gespielt. Rummenigge im Strafraum. Verfolgt von Jansen. Jetzt kommt er zu weit ab. Jetzt muss er zurückspielen. Tut das auch auf Hölzenbein. Der Frankfurter versucht jetzt selber zu schießen. Schießt, aber schießt 2 Meter über das von Schreibers zunächst unsicher und später gut gehütete Tor der Niederlande. Meine Damen und Herren, jetzt sind mittlerweile 67 Minuten gespielt. Zwischen Deutschland und den Niederlanden steht es heute in Cordoba vor 47.000 Zuschauern 1:1. Fast ist man geneigt anzunehmen, wer das nächste Tor schießt, gewinnt. Zieht derjenige, der das nächste Tor schießt, auch ins Endspiel ein? Wenn es die Holländer sind, haben sie große Chancen. Wenn es die Deutschen sind, sind die Aussichten ebenfalls nicht schlecht. Wem hilft ein Unentschieden? Den Deutschen sicherlich weniger als den Niederländern, die 5:1 gegen Österreich gewonnen haben. Die Deutschen greifen an, aber Endstation ist wieder einmal der etwas nervöse, technisch sicherlich nicht sonderlich fertige Libero Kalt aus Hamburg. Auf der linken Seite versucht sich jetzt René van der Kerkhoff. Er wird von Kals gefault. Der hebt auch entschuldigend die Hand. Der Schiedsrichter nimmt dies zur Kenntnis. Das war auch kein böses Foul. Aber natürlich gibt es Freistoß für die Holländer. Fast von der Mittellinie. Von Willy van der Kerkhoff. Quer gespielt auf Libero und Kapitän Ruud Kroon. Der spielt nach vorne. Rüstmann sofort dazwischen, als Rebmann gespielt wird. Und da reklamiert er Foul des Schalkers, der Mittelstürmer der Niederländer. Und der Schiedsrichter gibt auch Freistoß für die Oranjehemden inmitten der deutschen Hälfte, also gut noch 35, 40 Meter vom Tor entfernt. Der Ball wird von Kroll an den 60-Meter-Raum geschlagen. Kopfballabwehr von Rüstmann, der ebenfalls bisher noch kaum einen Fehler gemacht hat. Dietz verlängert zu Bonhoff, Bonhoff zurück zu Sepp Maier. Und der Sepp, der gelegentlich mit den Journalisten Tennis spielt, im Camp von Ascochinga, wirft auf die linke Seite zu Hölzenbein. Hölzenbein zu Rüstmann, bekommt den Ball dann wieder, treibt das Leder nach vorne. Jetzt lauert vorne Dieter Müller, es bietet sich auch Bär an, aber Abramczyk hat diesmal das Dribbling übertrieben und wird dann mit einem Foul gestoppt. Mit einem Foul von Jansen, nein, von Hahn, Freistoß. Bei Bär gelandet, der flankt vor das Tor. Jetzt die Kopfmöglichkeit zu Müller. Tor! Dieter Müller erzielt in der 71. Minute nach dieser schönen Linksflanke das 1:0, das 2:1. Eine genau ausgetimte Flanke von Erich Bär und dann der Kopfball von Müller als Aufsetzer, unhaltbar für Schreibers, gesetzt im linke Eck vom Schützen aus gesehen. Und in der 71. Minute führt Deutschland mit 2:1. Holländer haben den Mittelanschluss ausgeführt, den Ball aber bereits wieder verloren. Ich bin angenehm überrascht von dieser deutschen Mannschaft, liebe Fußballfreunde zu Hause. Zum Beispiel über Abramczyk, der jetzt den Ball schon wieder in Strafraumnähe unter Kontrolle hat. Rechts bietet sich Hölzenbein an. Dann ist Bonhoff in Ballbesitz. Bonhoff noch einmal zu Hölzenbein. Hölzenbein schießt dann allerdings René van der Kerkhoff an. Das Leder geht ins Aus. Ich glaube kaum einer der 4000 jetzt hier mit Deutschland Sprechchören, die Schönschützlinge anfeuern, hätte damit gerechnet, dass die deutsche Mannschaft den Erstrivalen und Nachbarn aus Holland, der im Finale vor 4 Jahren ein bisschen unglücklich, das darf man wohl sagen, mit 2:1 unterlag, heute in Cordoba schlagen kann. Nun, wir wollen um Gottes Willen dieses Spiel noch nicht vor dem Schlusspfiff loben, aber es steht 2:1 und es sind noch 18,5 Minuten zu spielen. Ich verspreche Ihnen, jetzt ein bisschen häufiger auf die Uhr zu schauen, denn jetzt werden sicherlich die Minuten für die Holländer schneller und für die Deutschen langsamer verrennen. Die Holländer in der eigenen Hälfte. René van der Kerkhoff mit einem Ball an den Strafraumrand heran. Dann ist Wildschuh zur Stelle, der Mann von Twente Enschede. Und Rainer Bonhoff schlägt das Leder in Seitenhaus. Einwurf für die Niederländer mit Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff nach rechts hinaus zu Jansen. Der kleine Feyenoordmann will nun René van der Kerkhoff anspielen. Der hat eine Schussmöglichkeit an die Querlatte. Und der Ball bleibt noch im Spiel. Dietz muss nachsetzen und befördert das Leder dann erst aus der Gefahrenzone. Glück für Deutschland. Ich bin sicher, dass da jetzt einige von Ihnen, meine Damen und Herren, reichlich Daumen gedrückt haben und das hat sich ja dann auch gelohnt. Schönen Dank. Zurück zum Spiel. Weiter Daumen, denn die Holländer kommen wieder, kommen jetzt mit allen Feldspielern in die Hälfte der Deutschen, bis dann Hölzenbein dazwischen geht und wer? Der spielt zurück zu Rüssmann. Rüssmann auf seinen Torhüter Meier. Na klar gibt das Pfiffe, aber es bringt auch zunächst einmal wieder Ruhe ins Spiel der Deutschen, die nun neu aufbauen mit Dietz mit einem Querpass, der riskant ist auf Bär. Da kommt nämlich dann zunächst einmal Jansen dazwischen. Aber der kann nicht verhindern, dass Bär auf Hölzenbein spielt. Hölzenbein auf der linken Seite. 3 Deutsche gegen 3 Niederländer. Der Frankfurter dribbelt zu lange, aber was sollte er auch machen, denn auch Dieter Müller, der Schütze zum 2:1, war gestört worden. Jetzt hat der Kölner den Ball. Flankt ihn dicht vor Tor. Schussmöglichkeit für Bonhoff, ein Abpraller, er schießt einen Abwehrspieler der Niederländer an und dann gibt es den zweiten Eckball für Deutschland. 2 Kopfballtore für Deutschland, dazwischen der 30-Meter-Schuss von Haar. Kopfballschützen Abramczyk und Dieter Müller. Jetzt der zweite Eckball. Auf der rechten Seite hat sich Rainer Bonhoff den Ball zurechtgelegt. Schreibers im Tor der Niederländer macht sich klein. Ist auf dem Sprung. Jetzt Bonhoff mit dem Außenriss. Dicht vor Tor. Müller kommt nicht heran. Aber den Abpraller nimmt Dietz auf. Spielt ihn sehr schön auf Bonhoff. Die Abseitsfalle klappt nicht bei den Holländern. Sie hat heute übrigens so gut wie nie zugeschnappt. Das ist ja manchmal für den Gegner geradezu peinlich. Aber die deutsche Mannschaft hat es heute ganz geschickt gemacht. Oh, jetzt ein Umfaller auf Seiten des Schiedsrichters, der im Rückwärtslaufen seine Beine nicht richtig kontrolliert hatte, im Ziel. Aber er muss wieder aufstehen, denn die Holländer greifen an. Aber jetzt wird auch kalt sicherer. Jetzt angelt er sich resolut den Ball, treibt ihn bis zur Mittellinie. Spielt dann quer auf Rummenigge. Rummenigge zu Bonhoff und der wird von Jansen umgeschubst. Freistoß, sagt der Schiedsrichter, Freistoß für Deutschland. Offensichtlich hat Ramon Barreto einen Schnürriemen auf, über den er gestolpert ist. Den sollte er sich besser erstmal festmachen, sonst gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Stolperer. Die Deutschen in Ballbesitz nach diesem Freistoß und jetzt einmal die Abseitsfalle, als nach dem Freistoß und dem Steilpass von Rüssmann sofort, wie auf ein Geheimkommando, alle nach vorne laufen und so die deutschen Stürmer abseits stellen. Noch eine ganze Viertelstunde ist zu spielen. Meine Damen und Herren, ich möchte aber meinen Kollegen Armin Haufe nicht abseits stellen, ihn schnell nochmal rufen in Buenos Aires. Eine Viertelstunde vor Schluss heißt es hier nach wie vor 1:0 für Italien durch Rossi zur 13. Minute, aber die Zuschauer stehen hier hinter der Mannschaft Österreich, die mehr vom Spiel hat, die auch Chancen hatte, diese aber weder per Kopf noch per Schuss ausnutzen konnte. Italien enttäuschend, bringt wenig zustande, aber ist gefährlich, wenn die Konter nach vorne kommen. Jetzt eine Chance für die Österreicher am 16 Meter Raum, noch ist die Gefahr nicht bereinigt. Ich rufe Cordoba. Schuss von Abramczyk am Tor vorbei. Das hätte hier schon die Entscheidung sein können in diesem Spiel, in dem Deutschland gegen eine doch nicht so starke holländische Mannschaft überraschend gut spielt. Noch 14 Minuten sind zu spielen im Stadion zu Cordoba. Deutschland führt mit dem gleichen Resultat gegen die Niederlande, mit dem die Holländer vor 4 Jahren im WM-Finale zu München bezwungen wurden. 2:1. 1:0 Abramczyk in der 3. Minute, ein Kopfball nach zu kurz abgewehrten Bono-Freistoß, Ausgleich durch Hahn in der 28. Minute mit einem Weitschuss und dann Dieter Müllers Kopfball nach Wehrflanke in der 71. Minute. Und jetzt könnte wieder ein Freistoß Marke Bono folgen, denn etwa 18 Meter vom Tor entfernt gibt es einen Freistoß für die deutsche Mannschaft. Bono und Beer, der ja ebenfalls 8 schießen kann, stehen am Ball. Der Berliner geht weg, will Bonhoff hier gleich zu verstehen geben, du machst das schon. Außerdem stellt sich nur eine dreiköpfige Mauer dem Gewaltschützen aus Mönchengladbach entgegen. Was wird er machen? Wird er flanken auf die linke Seite? Ja, er tut dies in Richtung Dieter Müller. Der kommt aber nicht heran. Nachschuss von Beer und eine tolle Reflexparade von Schreibers. So fast in der Art eines Boxers, der so einen kurzen Hieb mit rechts raussticht. So reagiert hier Schreiber nach diesem beherzten Schuss von Erich Beer. Auch dieser Berliner hat sich also gefangen. Eckball, der 3. für Deutschland, von Bono, von der rechten Seite. 9 Meter vom Ball, versucht ein Holländer zu stören, aber der Ball kommt dann weit in Richtung Hölzenbein, der aber nicht herankommt, weil die Niederländer zu stören bereit und imstande sind. Aber Hölzenbein holt sich das Leder wieder. Er macht ein großes Länderspiel heute. Der Mann, den ja so viele schon abgeschrieben hatten, geht an 2 Holländern vorbei und wird dann gefault. Aber der Schiedsrichter sagt nicht Freistoß, sondern Einwurf. Der Frankfurter Eintracht-Spieler macht die Set zu Beer. Beer in Richtung Dieter Müller. Dieter Müller an den Strafraumrand heran, dann aber sind die Niederländer dazwischen. Meine Damen und Herren, noch 12 Minuten sind zu spielen in Cordoba. Deutschland führt mit 2:1. Die Holländer über die linke Seite kommen mit René van der Kerkhoff. Aber dies hat ihn genauso sicher im Griff wie auf der anderen Seite Berti Vogt, den Torschützenkönig dieser WM, Rensen bringt. Wohlgemerkt 5 Tore, genauso wie der Peruaner Cubillas. Aber der ist ja heute im Spiel gegen Polen schon leer ausgegangen. Jetzt der erste Wechsel in diesem Spiel. Wildschut wird herausgebeten und für ihn kommt mit Nanninga ein neuer Stürmer. Wildschut, der sich voll verausgabt hat und der zu den guten Spielern im Team Ernst Happels gehörte. Jetzt aber wieder ein Angriff und der erste Ball in Richtung Nanninga. Und dann kommt auch Rensenbrink heran. Nein, er kommt zwar an den Ball, der aber hatte bereits die Torauslinie überschritten. Abschlag vom Tor der Deutschen. Ja, natürlich setzt jetzt Ernst Happel alles auf eine Karte, um hier noch das erwünschte Unentschieden zu erkämpfen. Mittelstürmer Nanninga stammt von Roda Kerkrade, also von der deutsch-holländischen Grenze. Er ist ein wuchtiger, ein bisschen ungelenker Mittelstürmer, der natürlich schon viele Spiele in der niederländischen Ehrendivision alleine entschieden hat. Hoffentlich nicht heute. Zunächst einmal wird da aber Abramczyk wieder einmal umgerissen. Ich kann jetzt eigentlich schon dem Bundestrainer Helmut Schön beglückwünschen, dass er diese nun weiß Gott nicht unumstrittene Maßnahme ergriffen hat, den Schalker wieder ins Team zu holen. Heute Morgen beim Frühstück habe ich schon noch mit einigen Kollegen gesprochen, die den Kopf schütteln und sagte, wie kann man? Und nun macht dieser Abramczyk das 1:0. Jetzt ist er gefault worden, der Freistoß von Beer auf Dietz gespielt worden. Dann wird allerdings Dietz gerempelt, der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, Kohl hat den Ball nach vorne geschlagen, Nanninga läuft da in Position, aber Rüssmann wirft sich in diesen Querpass von Hahn hinein und hat zunächst einmal die sich da heranbahnende Gefahr beseitigt. Noch 9 Minuten sind zu spät. Noch 9 Minuten und es steht 2:1 für Deutschland. Auf der linken Seite jetzt Erich Beer. So hat er eben geflankt bei dem Tor von Müller und diesmal senkt sich seine Flanke auf die Querlatte. Nun soll keiner sagen, die Holländer hätten nicht auch Glück. Eben hatten sie Pech bei dem Lattenschuss und diesmal haben sie Glück, dass sich der Heber von Erich Beer da genau auf die Querlatte senkt. Jetzt kommen die Holländer. Kommen drüben über die rechte Seite mit Jansen, dieser kleine, temperamentvolle Spieler, hat aber mit diesem Ball nicht anfangen können. Abschlag vom Tor der Deutschen. Noch 8,5 Minuten zu spielen. 2:1 für Deutschland. Ich bin sicher, Sie rechnen zu Hause schon, was das bedeutet. Bedeutet, dass Deutschland das Endspiel erreichen kann, aber natürlich nicht unbedingt muss. Und außerdem brauchen wir noch 8 Minuten, auch Ihr Däumchen halten zu Hause, liebe Fußballfreundinnen und Freunde. Jetzt kommen nämlich die Holländer wieder, kommen über Willy van der Kerkhoff. Der Eindhovener aber mit einem zu unkontrolliert geschlagenen Ball, mit dem die deutsche Mannschaft keine Probleme hat. Dieter Müller wird hart gerempelt von Franz, spielt aber zurück. Spielt zurück auf Helsenbein. Dessen Pass kommt genau auf Rummenigge. Steilpass auf Abramczyk. Aber der hat mit diesem Ball, der zu hart von Beer kam, nichts anfangen können. Und so kann Schreivers noch einmal aufnehmen. Schreivers, der zweimal hinter sich greifen musste. Bei zwei Kopfbällen durch Abramczyk und durch Dieter Müller. Dazwischen das Ausgleichstor von Hahn. Dieser Hahn treibt jetzt wieder seine Mannschaft nach vorne. Über die linke Seite, über Rensenbrink geht es und über Van de Kerkhoff. Dies kann stören. Und Berti Vogt. Berti Vogt offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form geraten. Die Holländer freilich haben dann den Ball wieder, der von Abramczyk zu weit abprallt. Kohl schlägt hoch an den Strafraum. Dauf wird der Ball verlängert und jetzt die Möglichkeit. Freier hält den Ball nicht fest bei diesem Schuss von Willy van de Kerkhoff. Und dann von Hanninger und Meier liegt im bedrohten Eck und hat den Ball unter Kontrolle. Glück für Deutschland, dass da niemand nachsetzte aus dem Angriffstrio der Niederländer. Jetzt wieder aufpassen müssen, denn die Deutschen greifen an. Oh, das war doch Foulspiel von Hahn, Schiedsrichter Barreto. Aber der Uruguayo lässt weiterlaufen und jetzt kommen die Niederländer mit großer Möglichkeit für Rensenbrink und da wirft sich Hussmann noch mit der Hand zum Ball, aber das Leder ist im Tor. René van der Kerkhoff erzielt das 2:2. Was für ein Spiel. Noch 6,5 Minuten zu spielen. Also in der 83. Minute der abermalige Ausgleich durch René van der Kerkhoff, der völlig frei zum Schuss kam, Meier geschlagen und Rüttmann, der hier halten will, ist ebenfalls zwar noch mit der Hand am Ball, aber dann ist das Leder im Netz. Gibt es sogar die gelbe Karte gegen einen protestierenden deutschen Spieler, aber die sollten jetzt nicht protestieren, sondern sich noch einmal aufrappeln, denn diese Holländer waren ja schon am Rand der Niederlage, aber jetzt sind sie plötzlich wieder da. Jetzt versuchen sie wieder ihr Spiel zu machen mit Hahn. Mit Hahn, der hochflankt. Und ich erinnere Sie daran, meine Damen und Herren, dass für meine Begriffe diesem Ausgleichstor ein Foul von Hahn im Mittelfeld vorausging. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen und dann kam René van der Kerkhoff völlig frei zum Schuss und es hieß 2:2. Was für ein Spiel zwischen den Finalisten von München 1974. Dass Helmut Schön jetzt noch eine Maßnahme ergreift. Sehe, dass sich Ronny Worm da warm läuft. Er ist ja der einzige Stürmer auf der Bank, der einzige Vollblutstürmer im deutschen Team, der nun noch in Frage kommen könnte. Auch Hansi Müller ist aufgestanden und Kullmann. Aber jetzt setzt man sich wieder hin. gibt auch keinen Ausfall im Spiel. Es könnte höchstens der Versuch sein, hier mit einer Auswechslung noch einmal dem Spiel neue Impulse zu geben, noch einmal die Holländer zu verwirren, die jetzt wieder angreifen. Von der rechten Seite mit einer hohen Flanke auf den Anhänger und dann setzt Van de Kerkhoff nach und schießt Meier den Ball noch fast aus den Händen. Das war Foulspiel, richtig gesehen diesmal vom Schiedsrichter Ramon Barreto. Freistoß fast aus dem Vorraum heraus für Deutschland. Noch 4 Minuten zu spielen. 2:2. Vor 40.000, von 47.000 Zuschauern im Stadion zu Cordoba. Dunkel geworden ist. Links ist das Flutlicht eingeschaltet worden. Deutsche Mannschaft jetzt wieder in der Defensive, denn die Niederländer bekommen noch einmal einen Freistoß zugesprochen. Freistoß aus der eigenen Hände. Rot-Groß führt den Ball auf. Ein Unentschieden war das Wunschresultat der Niederlande. Jetzt hebt er den Ball an den 16-Meter-Raum heran. Kalt mit einer Rückgabe. Vorher aber offensichtlich ein Pfiff von Schiedsrichter Ramon Barreto, der ein Foulspiel von Rüssmann an Hanninger gesehen haben will. Jawohl, und es gibt jetzt genau von der Stelle Freistoß, die in der 3. Minute zum 1:0 durch Abramczyk führte, nach dem harten Schuss von Bonhoff den Schreiber sich festhalten konnte. 1:1 Hahn, 2:1 Kupfball Dieter Müller, 2:2 René van de Kerkhoff. Und jetzt Hahn schießt an den Posten! Aber das hätte nicht gezählt, denn der Schiedsrichter hatte offensichtlich den Ball noch nicht freigegeben. Die Abwehrmauer der Deutschen stand ihm noch nicht weit genug vom Ball entfernt. Also Wiederholung. Jetzt Nervosität in der deutschen Hintermannschaft. Noch einmal Hahn schießt diesmal in die dicht stehende Abwehrmauer hinein. Aber René van de Kerkhoff noch einmal in den 16-Meter-Raum. Dort liegt jetzt ein deutscher Spieler, dort drüben am Boden. Die Partie ist zweifellos jetzt hektischer, ist härter geworden. Es dürfte Hölzenbein sein, der Frankfurter, der sich da verletzt hat. Jetzt geht der Schiedsrichter hinzu, um sich nach dem Befinden des Frankfurters zu erkundigen. Jetzt wird noch die Betreuer auf den Platz gerufen und ich schlage vor, dass wir schnell noch einmal einen Szenenwechsel machen. Buenos Aires bitte. 3 Minuten hier noch zu spielen, 1:0 für Italien und als hier auf der Anzeigetafel das 2:2 von Cordoba angezeigt wurde, da fegt ein Jubelsturm unter den italienischen Fans und Sympathisanten unter den Argentiniern durch das Stadion. Italien führt, ist wieder stärker geworden. Immer wieder laufen steile, gefährliche Konter nach vorne, wo die Hintermannschaft Österreich dann nicht 100% gebildet, weil man alles nach vorne wirft, das Unentschieden mehr als verdient gehabt hätte. Und Schussmann Konzilia hat seine Sache großartig gemacht. Und Österreicher spielen den Ball hinein in den Strafraum. Dort aber steht Dino Zoff, der nicht so hart geprüft wurde. Vieles kam zu sehr auf den Mann. Hier laufen die letzten 120 Sekunden. Herbert Fassbender, Sie sind wieder dran. Noch 90 Sekunden und in diesem Augenblick Verwarnung gegen den eben eingewechselten Hanninger. Aber Einwurf für die Niederländer. Während Hölzenbein wieder steht, oh, da kommt sogar die rote Karte. Oder war das nur ein Versehen des Schiedsrichters? Er hat die rote Karte aus der Tasche gezogen gegen einen holländischen Spieler. Nun kommt Ruud Krol dazu, mit dem sich Senior Ramon Barreto auch auf Englisch unterhalten kann. Natürlich wissen wir jetzt nicht, welche verbalen Entgleisungen sich da die holländischen Spieler geleistet haben. Ich schaue mal durch mein Glas. Diskussion zwischen Krol, Ramon Barreto